Er hatte einen triftigen Grund für den Wechsel. Denn in Israel, an den gegenüberliegenden Bergen, kann man Rufe über das Wasser hinweg vernehmen. Dort befand sich ein von Dämonen besessener Mann, den die Bibel Legion nennt. Ein Name, der eigentlich nicht für den Mann selbst, sondern für die vielen Dämonen in ihm steht. Je nachdem, auf welche Legionärsarmee man sich bezieht, sei es die französische, britische oder eine andere, meist jedoch die römische, könnte Legion 2000 bis 6000 Dämonen bedeuten, also eine Menge Dämonen. Die Bibel berichtet, wie dieser Mann sich selbst schnitt und seine Schreie über den See halten. Selbstverletzung als Mittel, um emotionalen Schmerz zu lindern, weist auf dämonische Einflüsse hin. Es ist nicht das wahre Selbst. Jesus kommt, um solche Bande zu lösen und mit seiner Liebe Heilung zu bringen. Vergessen wir nicht, Jesus war vollkommen Mensch und zugleich vollkommen Gott. Also schlief er im Boot ein und der Teufel entfachte einen Sturm, um ihn von seinem Weg abzubringen. Als der Mann dann später befreit wurde, verwandelte er sich in einen Evangelisten und zog durch 10 Städte, die Dekapolis, um von Jesu wunderbaren Taten zu erzählen. Der Teufel versuchte durch den Sturm die Mission von Jesus zu vereiteln. Doch Jesus erwachte nicht wegen des Sturms, sondern auf den Ruf seiner Jünger hin, die um Hilfe baten. Mit den Worten »Friede, sei still«, brachte er den Sturm zur Ruhe. Selbst in der Unterbrechung seines Schlafes bewahrte er einen Friedensrhythmus. Als er schließlich das Ufer von Gadara erreichte und das Boot verließ, wurde er von dem am stärksten besessenen Mann empfangen, von dem die Bibel erzählt. Dieser Mann konnte von keinem Menschen gezähmt werden. Er trug Ketten, die er immer wieder zerbrach, und nun lief er Jesus entgegen. Auf die einfache Frage von Jesus, wie ist dein Name, antwortete er, Legion, denn wir sind viele. Jesus bedurfte nur eines Wortes, um alle Dämonen zu vertreiben. Auf Hebräisch se, übersetzt geht. In English, go. Ein einziges Wort. Wir brauchen heute 4 Wörter. Geht im Namen Jesu. Und alle Dämonen, Tausende, verließen den Mann und er gewann seine Freiheit zurück. Bis dahin hatte der Mann sich immer wieder selbst verletzt. Er war kaum bekleidet, so gut wie nackt, und lebte zwischen den Gräbern. Wenn ihr also eine Vorliebe für Symbole des Todes habt, Totenköpfe überall aufstellt, ich möchte euch zwar nicht eure Vorlieben vorschreiben, aber eine Faszination für den Tod weist auf dämonische Einflüsse hin. Der Mann war nackt. Eine Tendenz, immer weniger und weniger und weniger zu tragen, kann ebenfalls ein Zeichen dämonischer Einwirkung sein. Ebenso wie übermenschliche Kräfte. Denkt an Elia, der übermenschliche Stärke besaß, als der Heilige Geist in ihm wirkte. Und er dadurch schneller laufen konnte als König Ahabs Streitwagen. Auch von Dämonen Besessene können erstaunliche Kräfte entwickeln. Ich habe selbst gesehen, wie eine kleine, zierliche, von Dämonen besessene Frau kräftige Männer, die sie festhalten wollten, einfach wegstieß. Das Vermögen, Ketten zu zerbrechen, ist ein weiteres Indiz für dämonische Präsenz. Doch mit einem Wort, geht, verließen alle Dämonen den Mann. Es ist ein eindrückliches Bild, wie die Dämonen Jesus anflehten, sie nicht vor der Zeit zu quälen. Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Viele Stimmen. Bist du gekommen? Bist du gekommen? Bist du gekommen vor der Zeit? Ihr alle kennt Comics und Filme. Und ich muss das mal richtig stellen. Jede Ähnlichkeit ist rein zufällig. Bist du, um uns. Vor der Zeit. Bitte zerstöre mich nicht. Vor der Zeit. Schick uns in die Schweine. In den Speck. Schick uns in die Schweine. Wenn ich Jesus illustriere, klatscht ihr nicht. Na gut, ich vergebe euch im Namen von Jesus. Ich vergebe Pastor Gabriel hier vorne. Also, als der Mann befreit wurde, fand er Ruhe zu Jesu Füßen. Das erste Zeichen, dass Jesus in unserem Leben wirkt, ist Ruhe. Er saß. Heutzutage sehen wir eine Generation, die ständig in Bewegung ist, ständig Lärm um sich braucht. Nicht alles davon ist dämonisch, das behaupte ich nicht. Aber wir müssen lernen, zur Ruhe zu kommen. Gott bringt eine neue Generation hervor, die Jungen und Ruhigen, nicht die Jungen und Rastlosen. Die Jungen und Ruhigen. Er saß. Als zweites Ergebnis war der Mann bekleidet. Möglicherweise gab Jesus ihm sein eigenes äußeres Gewand. Immer wenn ihr das Bedürfnis verspürt, euch mehr zu bekleiden, ist das ein Zeichen seiner Gegenwart. Er umhüllt euch mit seinem Gewand der Gerechtigkeit. Das dritte, der Mann war bei klarem Verstand. Davon könnten wir in der heutigen Welt wahrlich mehr gebrauchen. Interessanterweise, als die Menschen in der Region ihn bekleidet, bei klarem Verstand und ruhig vorfanden, baten sie Jesus, die Gegend zu verlassen. Solange er von Dämonen besessen war, hatten sie nie darum gebeten, dass Jesus kommt und hilft. Sie konnten mit Dämonen leben, doch mit Befreiung kamen sie nicht zurecht. Etwas in unserer Welt ist aus den Fugen geraten. Das Richtige erscheint falsch und das Falsche richtig. Doch Jesus wies den Mann an, nach Hause zu gehen und seinen Freunden zu erzählen, was der Herr für ihn getan hatte. Er ging und wurde zum Evangelisten für die Dekapolis, für 10 Städte. Wahrlich bemerkenswerte Zeugnisse der Befreiung durch Jesus. Nun, ich möchte euch zeigen, wie Gnade sich vermehren lässt. Der erste Schritt? 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Gnade ist völlig unverdiente Gunst. Sie mehrt sich nicht durch mehr Tun. Viele meinen, besonders nachdem sie neu zum Glauben gekommen sind, durch mehr Einsatz für Gott könnte man mehr Gnade erlangen. Doch Gott fordert uns zuerst dazu auf, uns zu setzen, zur Ruhe zu kommen. Der Drang, stets mehr zu tun, steht der Vermehrung der Gnade entgegen. Mehr tun kann Gottes Gnade sogar verwerfen und das Gegenteil bewirken. Wir müssen lernen, mehr zu ruhen. Das widerspricht vielleicht unserer Natur, entspricht aber dem Himmel, entspricht Gott. Wir müssen Gottes Wege erlernen. Gnade, diese unverdiente Gunst, kann in unserem Leben wachsen, ebenso wie der Friede. Wie? Durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Der griechische Gelehrte Kenneth Woost, Verfasser einer erweiterten Übersetzung des Neuen Testaments, erklärt, dass die griechische Grammatik hier aufzeigt, Gnade und Friede mehren sich in der Erkenntnis. Mit anderen Worten, je mehr wir eine Offenbarung über Jesus erlangen, desto mehr werden Gnade und Frieden in unserem Leben zunehmen. Kenneth Woost erläutert, dass die Formulierung Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus speziell auf Jesus bezogen ist, denn er ist unser Gott und unser Herr. In seiner eigenen Übersetzung des Verses wird dies als erfahrungsbasierte Erkenntnis dargestellt, die der Gläubige von Gott hat, nämlich Jesus, unserem Herrn. Es geht also nicht um eine getrennte Kenntnis von Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn. Vielmehr führt ein tieferes Verständnis von Jesus, dem Sohn, zu einer tieferen Erkenntnis Gottes, des Vaters. Denn Jesus selbst sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die Vertiefung in der Erkenntnis von Jesus ist somit der Schlüssel. Erinnert euch an die Geschichte der 2 Jünger auf dem Weg zurück in ihr Heimatdorf Emmaus am Tag von Jesu Auferstehung. Dieses Dorf namens Emmaus liegt 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie waren deprimiert und niedergeschlagen. Da schloss sich Jesus ihnen mit einem Mal an. Die Bibel berichtet, dass Jesus sie fragte, warum seid ihr so traurig? Was ist geschehen? Und sie entgegneten, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Sie begannen ihm von den Ereignissen zu berichten. Und die Bibel sagt, dass Jesus ihre Augen zurückhielt, sodass sie ihn nicht erkennen konnten. Was mich lange beschäftigt hat. Mich beschäftigen Dinge, die andere nicht weiter beachten. Ich stelle Gott Fragen über die Bibel, Fragen, die niemand sonst stellt. Später dann werden die Antworten, die Gott mir gibt, zu Predigten, die viele Menschen segnen. Also eine der Fragen, die ich stellte, war, warum hast du ihre Augen zurückgehalten? Wäre es nicht wunderbar für sie gewesen, dich in deiner auferstandenen Gestalt zu sehen? Aber wisst ihr, was Jesus dann tat? Er eröffnete ihnen die Schriften, angefangen mit den 5 Büchern Mose, Passagen, die von ihm handeln. Er führte sie zum Baum des Lebens in 1. Mose. Der Baum des Lebens, das bin ich. Er sprach über das Passahlamm, das bin ich. Gut, er sagte nicht direkt ich, aber er erklärte, dass all diese Dinge auf den Messias deuteten. Auf diese Weise führte er sie aus ihrer Niedergeschlagenheit heraus. So können auch wir aus Verzweiflung und Depression herausfinden, indem wir uns mit Christus beschäftigen und nicht mit uns selbst oder mit schlechten Nachrichten. Ein weiteres Problem, das sie hatten, war, dass Jesus für sie lediglich eine Nebensache darstellte, ein Mittel zum Zweck. Einige von uns wenden sich an Jesus für die Erlösung und vergessen ihn dann oder nutzen Jesus, um die Karriere oder andere persönliche Ziele voranzutreiben. Dabei darf er nicht zu einem bloßen Instrument für unsere Familie, unsere Berufslaufbahn oder unseren Dienst werden. Woher wir wissen, dass sie Jesus als bloßes Mittel zum Zweck sahen? Sie waren vor allem um das Wohl der Nation Israel besorgt. Sie waren patriotisch und hofften, dass er Israel erlösen würde. Israel lag ihnen am Herzen, nicht Jesus. Doch indem Jesus aus den 5 Büchern Mose lehrte, lenkte er ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst, auf Jesus zurück. Wann immer eine Predigt oder Lehre uns zurück zu Jesus führt, wird alles in unserem Leben gesegnet. Alles beginnt zu gedeihen. Denn Gnade und Frieden mehren sich nicht durch mehr Tun, sondern durch ein intensiveres Schauen auf Jesus. Kennt ihr das Gefühl, voller Vorfreude mehr von Jesus sehen zu wollen? Ihr geht in die Gemeinde, um mehr von Jesus zu erfahren. Ihr schaut euch eine Predigt von Joseph Prince an. Das mag jetzt nach Eigenlob klingen, doch ich weiß, worüber ich predige, und daher empfehle ich meine Predigten guten Gewissens. Es geht darum, mehr von Jesus zu sehen, nicht von mir oder einem anderen Prediger. Doch was ist, wenn diese Sehnsucht schwindet? Spürt ihr, wie eure Begeisterung nachlässt? In dem Fall hat etwas anderes den zentralen Platz in eurem Leben eingenommen. Vielleicht euer Kind, euer Ehepartner oder euer Beruf. Vielleicht eine neue Herausforderung, die sich euch stellt. Jesus ist zwar noch präsent, doch er ist in den Hintergrund gerückt. Jesus spielt nur noch eine Nebenrolle. Und dann fragt ihr euch, warum das Leben so beschwerlich wird, wenn die Gnade fehlt. Ich schätze die Amplified-Übersetzung der Bibel, denn ihre Übersetzer scheuen sich nicht, die Dinge klar darzustellen. Selbst wenn ihnen vorgeworfen wird, sie würden das Wohlstandsevangelium predigen. Doch es gibt kein Wohlstandsevangelium. Es gibt nur das Evangelium der Gnade, das allerdings Wohlstand hervorbringen kann. Manche mögen den Begriff Wohlstand nicht, doch das Evangelium bringt Überfluss, eine neue Lebensqualität und hat sogar zur Zivilisation beigetragen. Das sind die Früchte des Evangeliums, nicht das Evangelium selbst. Also, ich schätze die Amplified-Übersetzung dieses Verses sehr. Gnade, Gottes Gunst und Friede, vollkommenes Wohlbefinden. Schließt das auch den Körper mit ein? Friede. Wer von euch wünscht sich ein vollkommeneres Wohlbefinden? Hebt mal die Hand. Wer sehnt sich nach mehr Wohlbefinden im Leben? Gott ist bereit, es euch zu geben, aber ihr müsst es auch wirklich wollen. Denkt an den Mann, der 38 Jahre lang gelähmt am Teich Bethesda lag. Jesus fragte ihn, willst du gesund werden? Es scheint eine einfache Frage zu sein, doch sie ist tiefgründig. Denn nicht jeder wünscht sich tatsächlich Heilung. Manche bevorzugen vielleicht Mitleid oder Aufmerksamkeit über ihre Genesung hinaus. In einigen Ländern gibt es Sozialhilfe, wenn man krank ist. Nicht jeder will unbedingt gesund werden. Also fragte Jesus ihn, willst du gesund werden? Genauso möchte ich euch fragen, wollt ihr mehr Wohlbefinden in eurem Leben? Gottes Gnade bzw. Gunst und Frieden oder auf Hebräisch Shalom und auf Griechisch Irene bedeuten vollkommenes Wohlbefinden, alles notwendige Gute, aller geistlicher Wohlstand und Freiheit von Ängsten, aufwühlenden Leidenschaften und moralischen Konflikten. Dieser Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der vollen persönlichen, genauen und korrekten Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Es sollte unsere Leidenschaft sein, mehr von Jesus zu sehen, denn in ihm liegen unermessliche Tiefen, die wir nie vollständig erfassen können. Lasst uns nicht denken, dass eine Konzentration auf Jesus zu Lasten unserer Ehe oder unseres Berufes geht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns auf Jesus fokussieren, beginnen diese Lebensbereiche zu gedeihen. Fast wie ein Nebenprodukt unseres Glaubens. Es gibt keine Gnade, kein Öl bei Dingen, die wir ohne Jesus anstreben. Schenken wir ihm hingegen unsere Aufmerksamkeit, beginnt alles zu fließen. Maria hat dies erkannt und sich für das eine Notwendige entschieden, wie Jesus es ausdrückte. Glauben wir das wirklich? Menschen sagen oft, dass in Ehen gute Kommunikation entscheidend ist. Man kann jedoch alle 7 Schritte der Kommunikation beherrschen und dennoch fehlt es an Gnade und Gunst in der Beziehung. Die Bibel fordert nicht einfach nur, Ehemänner liebt eure Frauen, sondern präzisiert, Ehemänner liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Paulus verweist hier auf die tiefe Liebe Christi zu uns, seine Geduld, Freundlichkeit und Güte, selbst wenn wir sie nicht verdienen. Wenn wir diese Art von Liebe verstehen, können wir sie in unsere Ehen einbringen. Aber sobald wir diesen Fokus verlieren und von unserem Partner erwarten, dass er unser Erlöser wird, uns Bestätigung und Wertschätzung gibt, setzen wir die Beziehung unter Druck. Doch meine Frau kann nicht mein Retter sein. Sie kann nicht mein Erlöser sein. Aber sie ist so gut. Frauen, fühlt euch bitte nicht verärgert, wenn wir Männer aussprechen, dass wir in gewisser Weise von euch abhängig sind. Denn ihr seid unschätzbar. Unsere Ehefrauen bereichern uns mit weisen Ratschlägen, weshalb wir dazu neigen, uns auf sie zu verlassen. Doch manchmal beginnen wir von ihnen Dinge zu erwarten, die wir eigentlich nur von Jesus erwarten sollten, und dadurch gerät unsere Beziehung unter Druck. Frauen verhalten sich manchmal ähnlich, indem sie ihre Ehemänner auf ein Podest stellen und fast wie Götter behandeln, ihnen Brandopfer darbringen, sei es der überkochende Herd oder der verbrannte Toast. Sie erwarten von ihren Ehemännern eine Anerkennung, Sicherheit, Ermutigung und Bestätigung, die in Wirklichkeit nur Jesus uns geben kann. Wenn sie diese Dinge nicht von ihnen erhalten, glaubt mir, Frauen, wir Männer sind als Götter eine schlechte Wahl. Das liegt einfach nicht in unserer Natur. Und dann wird diese Erwartungshaltung zu einem Druck, unter dem sowohl Männer als auch Frauen leiden. Enttäuschung und Groll können entstehen, wenn das, was erwartet wird, ausbleibt. Denn kein Mensch war jemals dazu bestimmt, den Platz in unserem Herzen zu füllen, den allein der Herr ausfüllen kann. Ich möchte damit nicht sagen, dass der Herr allein ausreicht und wir keine menschlichen Beziehungen brauchen. Denn bevor Eva zu Adam kam, hatte Adam den Herrn und alles war friedlich. Okay, ich spule nochmal zurück. Das war jetzt nicht so geschickt ausgedrückt. Adam war sich eines Bedürfnisses nicht bewusst. Gott erlaubte ihm, von jedem Baum im Garten zu essen, außer vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Eingeschlossen in diese Erlaubnis war der Baum des Lebens. Adam ging jedoch am Baum des Lebens vorbei, ohne von seinen Früchten zu essen, die Christus symbolisieren. Er blickte zum Baum, ging vorbei. Wieder blickte er, ging vorbei. Und wieder. Schließlich sah Gott vom Himmel herab und erkannte, dass dies nicht gut war. Der braucht Hilfe. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also erschuf Gott die Frau, ausgestattet mit der Fähigkeit, Einfluss auszuüben. Diese Gabe ist göttlich. Aus diesem Grund können Frauen buchstäblich Königreiche umgestalten und Armeen in Marsch setzen. Man denke nur an Helena von Troja. Sie können unglaubliche Dinge vollbringen, denn Gott hat den Frauen Einfluss verliehen. Ich möchte der Kopf des Ganzen sein, doch ihr habt etwas viel Mächtigeres als den Kopf. Ihr seid der Hals, der den Kopf dreht. Lasst den Mann glauben, er sei der Kopf. Manchmal denke ich mir bei Besprechungen, es ist nicht wichtig, wer der Vorsitzende ist. Es kommt darauf an, die Einflussnehmer zu identifizieren. Sie sind von größerer Bedeutung. Manche Menschen wollen unbedingt den Vorsitzenden treffen, vergessen dabei aber die Sekretärin und behandeln sie schlecht, obwohl sie großen Einfluss haben könnte und die Macht hat zu sagen, dies ist unwichtig. Gott hat der Frau Einfluss gegeben. Doch bevor Gott Eva schuf, was tat er? Habt ihr eure Bibel gelesen? Gott ließ alle Arten von Tieren vor Adam vorbeiziehen. Warum? Weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Gott sah sich die Tiere an und dachte, der Esel? Nein. Der Löwe? Zu wild. Pastor, ich habe einen Löwen geheiratet. Psst. Und auch einen asiatischen Tiger. Gott führte die Tiere zu Adam. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Gott sie paarweise brachte, war, dass der Mensch erkennen sollte, es ist nicht gut, allein zu sein. Der Mensch musste sein eigenes Bedürfnis erkennen. Seht, wenn Jesus vor dem Gesetz gekommen wäre, hätte der Mensch sein Bedürfnis nach einem Retter nicht erkannt. Menschen hätten gedacht, sie seien in Ordnung. Also musste Gott erst das Gesetz geben. Das Gesetz musste seine gründliche Arbeit in uns verrichten, bis wir verzweifelt erkannten, dass wir Sünder sind. Denn niemand kann meine Handlungen sehen, aber ich kenne meine Gedanken, mein Herz. Und dann erkennen wir unser Bedürfnis nach einem Retter, so wie Gott Eva gab. Der Mann hätte sie nicht wertgeschätzt, wenn er sein Bedürfnis nicht erkannt hätte. Also musste Gott das Bedürfnis schaffen, bevor er es erfüllte. Also brachte Gott die Tiere paarweise und Adam sah auf sich selbst Ich bin allein. Und es ist friedlich. Ich mache nur Spaß, entschuldigt. Vergesst den letzten Teil. Ich bin allein. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann versetzte Gott Adam in einen tiefen Schlaf und er schuf die Frau. Nun, Gott schuf das wunderschönste Wesen, denn alles andere war bereits erschaffen, sogar der Mensch. Also musste die letzte Schöpfung die Krönung sein. Die neueste, fortschrittlichste Version. Das 7 plus, 8 plus, was auch immer das Neueste ist, ich weiß es nicht genau. Es muss so sein. Gott ließ den Mann schlafen, um das schönste Wesen zu erschaffen. Das Beste. Der Mann musste ruhen. Der Mann musste ruhen. Bist du mit dem, was du hast, unzufrieden? Dann leg dich schlafen. Und sag vorher zu Gott, Herr, ich gebe auf. Glaub mir, diese drei Worte sind Musik in den Ohren des Himmels. Ich gebe auf. Herr, kümmere du dich um meine Frau. Ich gehe schlafen. Denn wenn Gott sie erschaffen hat, kann er sie auch neu erschaffen, während du schläfst. Aber nicht durch dein Nörgeln. Nicht durch dein, okay, ich predige jetzt zu mir selbst. Richtig. Ruhe.